In a few moments, you will have an experience that seems completely real. It can be extremely harmful and result in severe trauma. Que comienza la fiesta aquí en la discoteca. Aquí, en la discoteca. Tanz mit uns. Thank you.

Der Fernsehturm. Hat Ohren, kein Ton. Geht ihm verloren. Tanz mit uns. Tanz mit uns. Girls get it first, that's the first rule. Feinlich vom Stuhl. Thank you. Morgen früh. Morgen früh. Morgen früh sind wir schön. Morgen früh sind wir schön oder tot. Oder beides. Oder beides. Oder beid, oder beid, oder beid, oder beid, oder beid, oder beid, oder beid, oder beides. Oder beides. Let's play, that's fun. as fuck. We'll be right back. Berlin, yeah, Berlin, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Berlin.

Yeah.